Eine Decke liegt schon bereit unten, auf die sie ihre Füße dann setzen soll. Und in zwei Decken wird sie schön eingepackt. Glückstrahlend sieht sie die Mutter an und erzählt, wie sie den Sprung ausgeführt hat. Die Mutter sagt nicht, sie sieht sie nur an. Und da kommen schon die Filmleute, die Fotografen, die dieses kleine Bild festhalten wollen. Die Entscheidung im Kunstringen für Frauen ist gefallen. Die goldene Medaille wurde gewonnen von der jüngsten Olympiakämpferin, der kleinen Marjorie Blackspring. Das entzückende hellblonde Mädel steht noch neben uns, wirklich außer sich vor Freude. So stürmisch ist wohl aber auch selten eine Olympiakämpferin gefeiert worden. Denn die Sympathien sind bei dem entzückenden 13-jährigen kleinen Mädel. Die Fotografen haben ein wahres Knipsfeuer auf sie gerichtet. Und eine sicher reizende Aufnahme ist ihnen gelungen, als unsere deutsche Olga Jentsch-Jordan mit ihrem kleinen Töchterchen auf dem Arm der Marjorie gratulierte. Marjorie, die steht zappelnd vor Glück und Freude neben uns. Und wir wollen, sie soll uns schnell einmal selber sagen, wie sie sich freut. Marjorie, say us how happy you are. I'm terribly happy and I owe my championship to the hard cooperation of my coach, Fred Cady, and he's worked me hard and I'm glad that I did now. Also Marjorie, es freut sich sehr, dass sie das gewonnen hat und dass diese Freude ihrem Club bereiten konnte. Und sie hat uns schon vorhin gleich wieder gefragt, ob sie ihrem geliebten Daddy, ihrem Vater, hier gleich Hallo sagen kann. Wir mussten sie leider enttäuschen, dass sie das auch heute wieder nicht kann. Wir sind aber überzeugt, dass sie jetzt gleich ihm einen Brief schreiben wird. Wir wollen sie mal danach fragen. Marjorie, and now at first you will write your daddy? Yes, I will telegraph him right away. What will you tell him? I would tell him I'm about the happiest person in the world. Also selbstverständlich will sie jetzt sofort ihrem Daddy schreiben, was hier geschehen ist. Es ist so kurz nach der Entscheidung, sprechen wir mit der Marjorie, dass es noch gar nicht offiziell verkündet worden ist. Aber ohne Zweifel sind die drei ersten Medaillen an die Amerikanerinnen gefallen. Zweite und dritte ist Rawls und Poynton. Aber wir glauben, dass unsere Deutschen Daumerlang und Jentsch-Jordan vierte und fünfte geworden sind.